über dies und das. Banaler Krimskrams, ich weiß nicht was. Dürfen Tote töten, ist Onanieren erlaubt? Gibt es einen Gott, wenn keiner an ihn glaubt? Bei der Stellungnahme trifft jeder seine Wahl, außer mir, denn es ist mir scheißegal. Nur bei einer Frage überlege ich nicht viel. Bei der Getränkewahl, da nehme ich Bier. Ich will auch nur ein Bier, nur dafür bin ich hier. Ich will auch nur ein Bier, bevor ich den Verstand verliere. Ich will nur Bier. Könnt ihr das nicht kapieren, bevor ich noch ein Bier? Die Band hätte gern viel Bier. Was man von mir hält, wie wenn in China ein Sackreis umfällt. Ich will nicht wissen, wer hatte wo was mit wem. Wird's mich interessieren, würde ich in eine Talkshow gehen. Am Angela Merkel und Helmut Kohlens Sohn hatte Dieter Bohlen ne Brustoperation. Was wird wohl heute Abend im Marino passieren? Ich sauf mich einfach zu, dann kann ich's ignorieren. Ich will auch nur ein Bier, nur dafür bin ich hier. Ich will auch nur ein Bier, bevor ich den Verstand verliere. Ich will nur Bier. Könnt ihr das nicht kapieren, bevor ich noch ein Bier? Die Band hätte gern vier Bier. Yeah.